1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich 1 Uhr und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute wieder freie Themennacht. Ihr könnt euch sehr gerne hier melden bei mir, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt oder diskutieren wollt, was auch immer. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, kostenfrei für euch. Oder ihr mailt domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, in die Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Jana und Jana ist 22. Hallo Jana. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du mich an, Jana? Und zwar, ich hatte gestern Nacht deine Sendung verfolgt. Mhm. Da war der Anrufer Werner ganz zum Schluss. Ja. Der ja seine Geschichte erzählt hat, der ja im Rollstuhl auch sitzt und diese offene Stelle hat. Genau. Und da habe ich gedacht, rufe ich dich mal an oder versuche dich mal anzurufen. Und zwar, es geht um meine Mutter, die Elefantiasis hat. Und zwar hat sie ein offenes Bein zudem noch. Also Elefantiasis, sagst du? Genau, so heißt das. Das da sind stell starke ich mir, da stell Wassereinlagerungen. Ich mir. Also ich habe da so Bilder vor Augen, die ich mal in Filmen oder auf Fotos gesehen habe, wo Menschen extrem große Gliedmaßen bekommen, eben Beine wie Elefantenbeine. Richtig. Das hat deine Mutter? Ja, genau. So etwas gibt es heutzutage, gibt es noch? Ja. Beschreib das doch mal, wie sieht deine Mutter aus? Und zwar sind das so starke Wassereinlagerungen. Hauptsächlich hat meine Mutter das in den Beinen. Wie groß sind die Beine? Kannst du das so erklären? Ja, also man muss sich das so vorstellen, so in Zentimetern, wenn du dir was darunter vorstellen kannst, weil wir messen das ja auch immer regelmäßig. Mhm. Und zwar die Wade unterm Knie gemessen sind circa 85 bis 90 Zentimeter. Umfang? Genau. Das ist eine ganze Menge. Ja. Das ist sehr viel. Das ist extrem viel. Also sie hat diese Wasserablagerungen in den Beinen, wo noch? Ja, das ist mittlerweile auch so in den Händen, im Bauch. Also das Wasser hat sich so seinen Weg gebahnt im ganzen Körper mittlerweile schon. In den Füßen auch? Ja, auch extremst. Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Du wolltest sagen, sie hat diese Erkrankung und? Zudem noch ein offenes Bein. Richtig. Das heißt, deine Mama ist sehr, sehr schwer krank. Ganz genau. Wie lange hat sie schon diese Elefantenkrankheit, sage ich mal? Ja, es fing vor einigen Jahren an. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Ich würde mal sagen, so, dass sie schlechter laufen konnte, dass sie eines Morgens aufstand und gemerkt hat, dass sie schlechter laufen kann. Das ist bestimmt schon 9 Jahre. 10 Jahre her, da fing das so an, dass das mit dem Laufen ihr ein bisschen schwerer fiel als sonst. Ja, wie alt war? Daran hat sie das gemerkt. Ja, wie alt war deine Mutter zu der Zeit? Ja, wenn ich jetzt mal ausgehe von 10 Jahren in etwa, da war sie 44. Ich hatte immer gedacht, dass diese Erkrankung eine Art dritte Welterkrankung ist und dass es die gar nicht bei uns so gibt. Aber das ja, ist das denken viele, dass das so in Afrika oder genau. so irgendwo. Was kann man gegen diese Erkrankung tun? Die Ärzte sind ratlos. Ja. Aufgrund dessen, dass sie ja so starke Wassereinlagerungen hat, geht die Wunde auch nicht zu. Beziehungsweise dieses offene Bein geht also nicht zu, es wird immer mehr und das offene immer Bein, schlimmer. Genau, das offene Bein verkompliziert die ganze Sache noch mehr. Ja, das wird 3 bis 4 Mal am Tag muss das gewickelt werden. Wer macht das? Ich. Du? Ja. Das heißt, du kümmerst dich um deine Mama? Richtig. Nur du? Ja, genau. Lebst du alleine mit deiner Mutter? Ja, richtig. Und wie lange machst du das schon? Es fing mit einer kleinen Stelle vorne am Schienbein an, ja. dass da auf einmal so eine kleine Stelle auf einmal aufging. Das ist ja 6 Jahre ungefähr her. 6 Jahre, du bist ja jetzt erst 22. Das heißt, genau. Die ganzen letzten Jahre hast du deine Mutter alleine betreut? Ja, kann man so sagen, ja. Da kommt kein Pflegedienst. Nee. Und das kann sie auch nicht alleine machen. Nee. Da spielt so viel zusammen. Meine Mutter hat auch einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und sie hat eine Gehhilfe auch, weil ohne die kommt sie überhaupt nicht mehr so von A nach B hier in der Wohnung. Das wollte ich gerade fragen, wie sie sich in der Wohnung... Sie kommt auch gar nicht mehr jetzt aus der Wohnung raus. Mhm. Und sie hat so starke Schmerzen, manches Mal kann sie noch nicht mal vom Wohnzimmer zum Badezimmer auf die Toilette irgendwo und weiß nicht, wie sie es machen soll. Und wie macht sie es dann? Obwohl sie jeden Tag Tabletten jede Menge nimmt. Ja. Ja, also ich helfe ihr dann hoch, aus dem Sitz hoch. Mhm. Und in der einen Hand hat sie dann die Gehhilfe und die andere Hand, da stütze ich sie so mit der Hand und mit dem Arm und gehe dann so mit ihr das Stück so durch den Flur und zur Toilette dann. Mhm. Das heißt, das ist ein 24-Stunden-Job. Ja, das Bein muss auch nachts gewickelt werden, oder beziehungsweise man muss dann manchmal um 5 Uhr aufstehen, weil das brennt so arg, sagt sie, und dann muss das neu gewickelt werden. Und unter dem Fuß, an der Ferse, hat sie jetzt mittlerweile auch eine offene Stelle, was das Ganze noch viel schlimmer macht, was ihr noch viel stärkere Schmerzen bereitet. Ich gehe davon aus, dass du kannst keinem Beruf nachgehen. So sieht's aus, ja. Hast du denn einen Schulabschluss machen können? Ja, Realschule. Und seitdem voll im Dienst deiner Mutter? Ja, genau. Du bist das einzige Kind deiner Mutter? Mhm, genau. Und wo ist dein Vater? Den gibt's nicht. Den gibt es nicht? Nein. Den hast du auch nicht? Gab's auch noch nie. Den gab's nicht für dich. Also deine Mutter ist alleinerziehend gewesen und jetzt bist du ausschließlich für deine Mutter da. Da muss ich aber erstmal sagen, Hut ab. Hut ab, dass du das machst und dass du das auch schaffst. Ja, ich versuche es so gut wie möglich irgendwo zu machen. Aber das du musst ist nicht immer einfach, aber das glaube ich. Man versucht es halt irgendwie. Hast du denn überhaupt noch einen kleinen Freiraum, dich mal mit Freundinnen zu treffen, mal auszugehen? Nein. Gar nicht? Nein. Du kannst nie mal ausgehen? Nein. Mal ins Kino, mal was essen gehen? Mm-mm. Hast du überhaupt Freundinnen? Ich habe eine Freundin, ja. Und wie pflegt ihr die Freundschaft? Ja, wir telefonieren ab und zu mal oder mal kommt sie hier vorbei und ja. Aber ansonsten... Ist es so, dass du das Haus nur zum Einkaufen oder für Besorgungen verlässt? Ja, also nur wenn ich irgendwo zum Arzt muss, Rezepte holen, zur Apotheke, einkaufen und so Sachen, die man halt erledigen muss, zur Bank oder wie auch immer, ne? Solche Sachen. Und ansonsten immer zu Hause bei der Mutter? Genau. Das heißt, du musst mit deinen 22 Jahren verzichtest du auch auf eine Freundschaft oder auf eine Liebe, auf eine Beziehung. Ja, dafür ist keine Zeit. Das ist mir schon klar, dass das auch nicht geht. Wie fühlst du dich denn dabei, dass du quasi dein ganzes Leben deiner Mutter jetzt opferst oder schenkst? Ja, es ist nicht immer einfach, aber ich sag mir, sie ist meine Mutter und ich kann sie ja nicht irgendwo in ein Heim abschieben oder irgendwo sonst wohin. Das finde ich einen sehr ehrenwerten Ausspruch von dir. Aber kann man nicht so vielleicht so beide Fliegen mit einer Klappe vielleicht versuchen hinzukriegen? Könnte nicht ab und zu mal jemand in den Pflegedienst kommen, dass du mal ein bisschen Freiraum hast? Ja, ich weiß es nicht. Das ist alles so ein bisschen kompliziert, weil man kann auch nicht irgendwo zum Beispiel eine Uhrzeit sagen, jetzt jeden Tag um die und die Uhrzeit muss das Bein gewickelt werden, weil das ist immer anders. Das ist an manchen Tagen kommt da so viel Flüssigkeit raus, dann muss das nach 4 Stunden gewickelt werden, dann manches Mal nach 6 Stunden. Man kann nie eine feste Uhrzeit sagen, weil das heißt, an manchen Tagen stehe ich um 5 Uhr nachts auf, an manchen um 7:30 auf. Und das ist immer ganz unterschiedlich. Und man kriegt diese Flüssigkeit auch gar nicht mehr so richtig gestoppt. Ja. Mittlerweile machen wir zu diesen Kompressen und den Mullbinden und das, was der Arzt alles so verschreibt, aus der Apotheke, da gibt es für Blasenschwäche diese Binden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst von Tena? Nee, kenne ich nicht, aber egal. Ja. Ja, da gibt es jedenfalls so für Blasenschwäche, für welche, die inkontinent sind. Da gibt es so in verschiedenen Stärken und die nehmen wir halt, die stärkste Saugkraft, die es da gibt. Ah, verstehe. Die dann da noch drei Stück so um das Bein rumkommen, dann kommen noch Kompressen und jede das Menge ja von Wahnsinn. Diesen Mullbinden drumrum und das Ganze wird dann 3-4 Mal am Tag gemacht und das jedes Mal dann halt durch, weil da kommt so viel raus. Und kann man sich so nicht vorstellen. Ich ahne, vorstellen können wir es uns alle wahrscheinlich nicht richtig, aber wir ahnen das schon, wie du es jetzt geschildert hast. Man kann therapeutisch, medizinisch nichts tun. Nee, die Ärzte bekommen ja noch nicht mal die Schmerzen von meiner Mutter irgendwo in den Griff. Die ist so oft irgendwo am Heulen vor Schmerzen, weil sie es nicht mehr aushält und am Schreien manches Mal, weil sie es nicht aushält, weil die Schmerzen so extrem stark sind. Mein Gott. Und dieses offene Bein ist natürlich eine Folge wahrscheinlich von dieser Erkrankung. Ja, die Ärzte wissen nicht, woher das alles kommt. Die sind da völlig ratlos. Das passiert auf einmal, dass das auf einmal aufgeht und man abends war noch nichts und morgens auf einmal ist eine Stelle oder auf einmal kommt irgendwo das Blut aus der Haut so raus. Nun sagst du, dass diese Wasserablagerungen auch im Bauchraum sind. Ja, da merkt sie das auch. Das heißt, der Bauch wird auch größer, umfangreicher. Ja. Hast du den Eindruck, dass es immer schlimmer wird? Ja, das ist auf jeden Fall im Laufe der Zeit schlimmer geworden, klar. Sonst musste ich das Bein einmal am Tag machen, mittlerweile 3-4 Mal, also daran merkt man es ja schon. Ne? Kann das denn sein, wenn das Wasser in dem Bauchraum weiter auch sich sammelt, dass es irgendwann an das Herz geht oder innere Organe schädigt? Ja klar, wenn das immer mehr Wasser wird, sicherlich. Da muss man schon aufpassen, dass das nicht zum Herzen kommt. Kann man über die Lebenserwartung etwas sagen? Nee. Bei all der Zuneigung und deinem großen Engagement, gibt es auch manchmal Momente, wo du so ein bisschen aggressiv bist und zornig? Ja, manchmal schon. Finde ich auch normal. Finde ich auch völlig normal. Weil ich dann einfach ratlos bin und schon nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ja, deshalb oder vielleicht auch, dass dir mal einfach so durch den Kopf wuscht, mein ganzes Leben, meine ganze Jugend geht ja auch jetzt vorbei währenddessen. Nee, das jetzt vielleicht nicht so, aber ich weiß halt manches Mal nicht mehr, was ich machen soll, weil man kann es ja auch nicht immer so recht machen und dann hat sie so starke Schmerzen Klar, und dann gibt ein Wort das andere und... Was sagt sie denn schon mal so zu dir? Für sie ist das ja wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Vorgang, dass du das alles machst. Ja, ihr ist das auch unangenehm und das hätte sie sich auch so nicht vorgestellt, dass das mal so kommt. Hat sie denn auch schon mal ein Dankeschön für dich gesagt? Ja, sie bedankt sich jedes Mal, wenn ich das Bein gemacht habe oder wenn ich irgendwie einkaufen war oder was erledigt habe, das ist schon klar. Und sie hat permanent Schmerzen, sagst du? Ja, also 24 Stunden lang. Sie geht ins Bett und kann kaum einschlafen vor Schmerzen und selbst da kann sie nicht richtig liegen, sie kann nicht auf der Seite liegen und nur auf dem Rücken und... Jetzt ist die Mutter 54 so, ne? Ja. Mensch, Jana, nochmal großen Respekt vor dir. Großen Respekt. Das ist eine ganz tolle Sache, das will ich dir wirklich sagen als wildfremder Mensch, was du da leistest. Du bist der Engel für deine Mama. Ja, wirklich. Wirklich. Ja. Wahrscheinlich, wenn bei der komplizierten Erkrankung, wenn sie da, du hast ja schon recht, auf fremde Leute angewiesen wäre und im Krankenhaus, da kann man sich dann auch nicht so individuell drum kümmern. Da ging es ihr wahrscheinlich wesentlich schlechter als so. Nee, das geht auch gar nicht. Das ist alles auch viel zu kompliziert und ich kann sie ja auch nicht abschieben irgendwo und sagen, so Leute, jetzt hier im Krankenhaus oder im Pflegeheim, jetzt macht ihr mal, ne? Dennoch fände ich es ganz gut, wenn du vielleicht mal drüber nachdenken könntest, irgendetwas zu finden, wo du alles unter einen Hut kriegst, dass du doch ein bisschen auch noch von deinem Leben hast und ein bisschen mal Erholung hast. Du brauchst ja auch mal ein bisschen was, um durchzuatmen. Dadurch, ja, aber dafür ist die Zeit nicht da. Man ist dann froh, wenn man irgendwo wenigstens ein paar Stunden schlafen kann. Verstehe. Man liegt dann im Bett und denkt so, jetzt schlaf ganz schnell ein, denk über nichts mehr nach, damit du noch ein paar Stunden Schlaf kriegst. Also. Bist eine ganz tolle junge Frau. Dankeschön. So, und dann grüßt du ganz herzlich deine Mama von mir. Ja, mache ich. Und ich wünsche ihr von Herzen alles Gute, Alles Gute. Ich wünsche euch einfach nur so alles Gute. Und dir natürlich auch, dass du die Kraft, behältst, da weiter so tapfer zu arbeiten. Und ja, ich hoffe, dass das nicht schlimmer wird und dass wir das irgendwo in den Griff kriegen. Genau, und drücken wir die Daumen. Ja, weil es alles so kompliziert und weil man muss auch so bedenken, jetzt wäre noch normal, stand an, dass sie einen neuen Personalausweis braucht, weil der abläuft. Und ist alles nicht möglich, ich verstehe. Und man ruft da bei diesem Einwohnermeldeamt an und schildert denen das und die meinen so, ja, da können wir nichts machen. Mhm. Und dann gucken sie, wie sie mit ihrer Mutter hierher kommen. Mhm. Also, und die stellen sich das alles so einfach vor. Genau. Aber das sind die Probleme des Alters. Aber das geht überhaupt nicht. Und jetzt steht man da und sie hat keinen Ausweis und bräuchte einen und man weiß auch nicht, was man machen soll. Jana, trotz allem nochmal alles Gute von Herzen und schöne Grüße an deine Mama. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Und hier ist Melina und Melina ist 27. Guten Morgen, Melina. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Melina. Und was geht's bei dir, Melina? Okay, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also bei mir ist das Hauptthema Männer. Männer? Ja. Das Hauptthema ist Männer. Ja, also nicht jetzt im Leben, sondern so halt nebensächlich gesehen. Und ich habe halt ein großes Problem mit den Männern oder anscheinend sie mit mir, ich weiß es nicht. Na, tun wir mal Butter bei die Fische. Um was geht's konkret? Also konkret geht's darum, ich bin halt 27, klar, ich bin noch jung, aber das Problem ist, ich lerne die Männer kennen. Mhm. Im ersten Augenblick sind sie auch alle nett, klar, und es kommt auch zu Sex, Entschuldigung. Und dann irgendwie bleibt es immer wieder dabei, dass es nur bei Freundschaft ist oder sie mögen mich, ich bin so gut und das war's auch. Mhm. Also ich habe bestimmt seit 4 Jahren keinen festen Freund mehr. Aber du hattest schon mal eine längere Beziehung. Ja, aber die ist schon sehr lange her. Die war 2001 und dann hat er nach 4 Jahren meine beste Freundin geheiratet. Ach du je, ach du je. Ja. Mhm. Das ist ja nur auch ganz übel. Das ist ganz übel. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich auch, ich bin jetzt keine eingebildete Person, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt schlecht aussehe oder irgendwie. So, und seitdem nur so Kurzkontakte, kein Mal wirklich. Wirklich, warst du denn verliebt mal in einen Mann, den du kennengelernt hast? Oh ja. Oh ja. Also natürlich der erste, klar, war meine erste große Liebe. Und nachdem habe ich auch, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob er noch überhaupt leben kann. Nein, ich meine jetzt, nachdem du dich getrennt hast oder von dem letzten. Da gab es ja doch, wie du gerade erzählt hast, einige Kontakte. Ja, aber dabei ist es nur geblieben. Also ich habe danach dem höchstens noch einen kennengelernt, mit dem war ich auch nur 1,5 Jahre zusammen. Der ist mir halt auch fremd gegangen. Ach, mit dem warst du auch 1,5 Jahre zusammen? Ja, halt meine letzte Beziehung. Wie lange bist du jetzt solo? 3 Jahre. 3 Jahre. Wie viele Männer hast du in den 3 Jahren kennengelernt? Über 20 bestimmt. Über 20? Mhm. Warst du denn da mal in einen verliebt? Ja, das ist mein Problem. Also ich bin halt jetzt, ich würde nicht sagen eine naive Person, aber ich lerne sie kennen. Klar, die Männer wissen ja auch, wie sie die Frauen um den Finger wickeln können. Mhm. Wiederum die Frauen auch. Mhm. Und das ist mein Problem, ich verliebe mich zu schnell. Das ist eine Gefahr, das darf man nicht tun. Ja, klar. Ja, das darf man nicht tun. Versuche es auch nicht zu zeigen. Ja, ja, aber du machst dir gleich Hoffnung, wenn du dann jemanden kennenlernst. Dann gibt es irgendwie Sex, wie du gerade sagtest, und dann war's das. Ja, und dann leider. Sagen die, und tschüss. Und das war's. Genau. Dann. Ja, das heißt ja tschüss, aber die melden sich halt immer wieder nur, ja, wie geht's dir? Du bist eine super Frau, mit dir kann man Pferde stehen und so. Dabei bleibt es aber auch. Und das, was mich ein bisschen wundert, ist, warum. Also ich bin ja so an für sich wirklich eine Frau, mit der man wirklich Spaß haben kann, halt was ein Mann braucht. Mhm. Aber wenn ich dann so sehe, im Endeffekt, auf was die Männer stehen, dann denke ich mir immer, hallo, das ist irgendwie schon seltsam. Also Frauen... Wo lernst du die Männer kennen? Ja, eigentlich, ja, wo lernen sie kennen? Also Disco ist zum Beispiel gar nicht mein Fall, weil ich weiß selber, dass man Männer in der Disco nicht viel Zukunft haben könnte. Mhm. Aber ich habe halt jetzt öfters doch, muss ich gestehen, in der Disco kennengelernt. Also doch Disco? Ja, oder auch mal vielleicht sogar auf der Autobahn. Ja, da dachte ich mir auch, wow, es ist doch mal schön, jemanden auf der Autobahn kennenzulernen. Wie auf der Autobahn? Wie lernt man einen Mann auf der Autobahn kennen? Indem er mich schon gesehen hatte und dann hat er die Spur gewechselt auf rechts, hinter mir und Lichthupe die ganze Zeit. Ach so, eine richtige Flirtaktion. Ah, verstehe. Und dann am Rastplatz haben wir uns unterhalten. Mensch, Melina, ja, da kann man eigentlich vielleicht nur sagen, dass du bisher dann jetzt Pech gehabt hast, die 3 Jahre. Vielleicht auch ein unglückliches Händchen hattest, dass du immer so auf Kerle reingefallen bist, die wirklich nur Sex wollten. Das weiß man, das liegt ja, manchmal liegt es ja auch ein bisschen an einem selbst, dass man da vielleicht auch zu euphorisch rangeht. und nicht so einen wachen Blick hat, wenn man jemanden neu kennenlernt. Ja, ist schwerer Rat, ist schwer einen Rat zu geben von außen. Das stimmt, aber woran liegt's? An mir, an den Männern? An beiden wahrscheinlich und an den Umständen. Einfach, es gibt ja manchmal wirklich unglückliche Verkettungen, dass man über Jahre nicht das Passende findet, was man sucht. Das ist ja nun, da bist du nicht die Einzige. Wirklich. Und dann ist es ein Zufall, irgendwann dann schneit jemand in das Leben rein, wo es funktioniert und dann ist es so. Man darf natürlich nicht auf... Was soll ich denn an mir ändern? Ich frage mich langsam kriege ich auch schon Komplexe. So ist nicht. Ich habe auch schon sehr viele Komplexe. Naja, also hör mal, wenn du hast immerhin 20 Typen kennengelernt, das heißt, die Jungs finden dich attraktiv und das funktioniert, dann musst du dir keine Komplexe machen. Ich würde an deiner Stelle mich, sofern das möglich ist, noch mehr disziplinieren, dass ich mich nicht gleich in jemanden verknalle. Gott sei Dank habe ich, das ist jetzt blöd zu sagen, man kann es ja auch nicht steuern, aber ich habe das schon Gott sei Dank aufgegeben. Es ist jetzt schon... Das ist schon ganz gut. Aber dann denke ich mir, man macht und tut, so wie man ist, so wie man es haben will, und dann klappt es wieder nicht. Mhm. Vielleicht solltest du auch nicht am Anfang gleich mit denen in die Kiste steigen. Wenn du wirklich ein Interesse an etwas Langfristigem hast, sollte der Sex dann nicht im Vordergrund stehen am Anfang, finde ich. Und dann, ja, dann kannst du schon die Spreu vom Weizen trennen bei den Männern. Denn die nur Sex haben wollen, die sind dann weg. Das ist denen zu lästig, da lange zu warten. Hm. Und die vielleicht ein bisschen mehr an dir als Person auch interessiert sind, die beschäftigen sich dann auch vielleicht mit dir. Ja, das ist das, was ich mir eben damit sagen wollte. Aber okay, selbst wenn ich jetzt nicht mal mit ihm nach einem Tag ins Bett springen würde. Aber gerade diese Frauen sind interessant, die freizügiger sind. Und das ist leider so. Also ich meine, ich bin jung, ich sehe das ja, wo ich lebe, das in der Generation. Mhm. Die Männer stehen wirklich auf freizügige Frauen. Ich weiß nicht warum. Da muss halt darauf verzichten. Auf die Männer, die darauf stehen. Aber ich will auch mal irgendwann meine Familie gründen. Ja. Melina, ich kann dir kein Herz zaubern. Du musst da halt irgendwie einen Mittelweg finden. Es nutzt auch nichts zu jammern, wenn man noch keinen gefunden hat. Wie gesagt, das betrifft Tausende und Millionen von Menschen, wo das nicht so gleich funktioniert. Du darfst nur nicht frustriert werden, du darfst nicht zynisch werden, du musst tapfer dabei bleiben. Und da bin ich ganz sicher, du bist ja erst 27, da wird sich schon das entsprechende Deckelchen für das Töpfchen Melina finden, bin ich ganz sicher. Meinen Sie? Ja, ich meine es ganz sicher. Und sei mal ein bisschen vorsichtiger und sag Sex. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Du musst ja nicht ganz darauf verzichten, aber ein bisschen vorsichtiger. Ja? Ja, ich hoffe, ich versuche es. Dann drücke ich dir die Daumen und wünsche dir ein großes, baldiges Glück, Melina. Ja, danke schön. Alles eine gut. Angenehme Nacht noch. Dankeschön, tschüss. So, tschüss. So, meine Lieben, 1.22 Uhr und jetzt sage ich euch unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt, ich hasse mich selbst. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die nicht so eine gute Meinung von sich selbst haben, die sich hassen, weil sie zum Beispiel etwas Schlimmes in ihrem Leben getan haben, ein Verbrechen begangen haben und somit eine große Schuld tragen und mit dieser Schuld selbst nicht klarkommen oder eine große Lüge auch verursacht haben und das Gefühl haben, da nicht rauszukommen, entsprechend sagen, ich hasse mich dafür, dass ich so lüge, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Oder natürlich auch mit Leuten, die aufgrund ihres Körpers sich hassen, weil sie sagen, ich bin zu dick, ich bin zu unattraktiv, ich bin zu hässlich, was auch immer, und deshalb kein gutes Gefühl zur eigenen Person haben. Vielleicht aufgrund von seelischen Eigenschaften, dass man den Geiz nicht in den Griff bekommt oder den Neid oder so etwas. Also, ich hasse mich selbst, das ist unser Thema morgen, und wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, Telefon morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer und gerne schon mailen domian@wdr.de. Thema, ich hasse mich selbst. Das ist morgen. Heute freie Themennacht weiterhin. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Erem 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Erem, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Frau und meine Geliebte. Ich habe zwei Frauen. Ja. Und das fing schon damals an mit meiner Familie an. Ich musste verheiratet werden. Ah, verstehe. Und die haben mich nach Türkei gefahren und ich habe dann einen Unfall gebaut und sind viele Sachen passiert und ich musste unbedingt eine Türkin heiraten. Wie alt warst du, als du heiraten musstest? Oh, 21. 21? 20, so in den Dreh so. Und so der Klassiker, du kanntest diese Frau gar nicht vorher? Ja, ich kannte die Frau nicht und ich wollte nicht eine Frau heiraten, die kein Deutsch kann, also nach Deutschland kommt, den links, den nichts kann, und ich wollte unbedingt einen Mensch haben, den ich hier liebe. Ich hatte keinen Mensch gehabt, den ich geliebt habe. Bist du hier in Deutschland geboren? Nein, ich bin nicht in Deutschland geboren. Aber warst du schon länger hier? Ich war schon länger hier. Ja. Mhm. So, und dann hat man. Man hat eine Freundin gehabt. Da waren Deutsche. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, meinem Vater gesagt, ich habe jemanden, ich heirate, wenn ihr mich unbedingt verheiraten wollt, dann will ich sie heiraten. Mhm. Ich kannte sie und sie war lieb, war ein netter Mensch. Ich habe gesagt, ich hatte einen Plan gehabt, eigentlich, dass wir heiraten nach ein paar Jahren. Ich habe gesagt, es wird sowieso nicht klappen, weil das ein Deutscher ist. Mhm. Meine Eltern werden das nicht akzeptieren. Mhm. Das ging alles schief. Also, die wollten das nicht, die Eltern, dass du dann die Deutsche heiratest. Ja. Und dann haben die gesagt, die wollten das erst nicht. Und dann haben die, dann kam meine Freundin nach Hause zu mir, das ist meine Schwester, und haben sie die kennengelernt. Und hört sich auf einmal, dass sie Moslem werden will. Und dann sagte mein Vater, also mein Vater ist sehr religiös, sagte mein Vater, ist okay, wenn sie Moslem wird, dann akzeptiere ich das. Achso, die Deutsche hat ja gesagt, ich werde Muslim. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Das lief wie ein Film für mich so. Das ging alles so, ob das so sein sollte. Und das ist alles passiert. Die ist Moslem geworden, die ist mit Kopftuch. Meine Eltern haben die akzeptiert. Ja. Und ist ja eine irre Geschichte, dass so eine Frau das dann für dich getan hat. Ja. Und so, und dann? Ist ein Kind passiert. Wir haben ein Kind bekommen. Ja. Und später haben wir noch ein Kind bekommen, nach einem Jahr. Aber ihr wart immer noch nicht verheiratet? Wir waren verheiratet, wir haben geheiratet. Du hast die Deutsche geheiratet? Ich habe die Deutsche geheiratet. Ach. Alles passiert. Meine Eltern haben sie akzeptiert. Sie hat auch eine sehr schwierige Phase gehabt, wo genau wie wir geheiratet haben, hat ihr Vater sich Selbstmord begangen und ich war immer an ihrer Seite. Sie hat sich so in mich verliebt, weil ich immer an ihrer Seite war. Okay, jetzt verstehe ich nicht, du bist aber auch zwangsverheiratet worden mit einer Türkin. Nein, ich sollte zwangsverheiratet werden. Ach so. Mit einer Türkin. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe die Deutsche genommen. Ich verstehe. Jetzt ist alles klar. Mhm. Genau. Und nach dem zweiten Kind, meine zweite Tochter ist auf Erde gekommen und später habe ich diese Türkin kennengelernt. Hm. Das war so die Liebe auf ersten Blick. Ich habe mir so in sie verliebt. Wir haben uns. Ich übersetze mal so ein bisschen, weil ich dich ein bisschen schwer verstehe. Also du hast dann diese deutsche Frau geheiratet, ihr habt zwei Kinder bekommen und dich ja. aber dann später in eine türkische Frau verliebt. Genau, ich habe mich in eine türkische Frau verliebt. Ja. Sie war Jungfrau. Ja. Und sie war sie ist 10 Jahre jünger als ich. Aber ich wusste das. Die haben mir immer gesagt, die wäre 19 und sie war halt 16. Mhm. Und später wurde die 19, hat sie mir gesagt, ich bin so alt. Hast du heute mit der ein Verhältnis? Ich habe immer noch ein Verhältnis mit der. Mit der? Ich liebe sie, ja. Also, wie diese türkische Freundin, deine Affäre, genau. Wie alt ist die? Ja. Jetzt? Die ist 21. 21. Und deine Frau ist jetzt? 28. 28. Und wie lange läuft das jetzt schon mit der Freundin? Fast 4 Jahre. 4 Jahre. Fast 4 Jahre. Ja. Weiß deine Frau davon? Meine Frau hat das rausgekriegt, nach 2 Jahren. Ja, und was sagt sie? Sie hat das rausgekriegt durch meine Verwandten. Meine Verwandten haben die Nummer von meiner Frau weitergegeben. Sie hat angerufen, sie liebt mich, meine türkische Freundin, sie liebt mich richtig über alles. Mhm. Und sie war halt eifersüchtig, weil ich zu Hause geschlafen habe. Weil ich hier zu ihr erzählt habe. Ja, wie hat denn deine Frau darauf reagiert, als sie erfahren hat, dass du eine Freundin hast? Ja, sie war in Schock. Die hat einen Anruf bekommen von ihr. Was hat sie bekommen? Sie hat erstmal SMS gekriegt, dass sie mit mir zusammen ist. Dass ein türkisches Mädchen mit mir zusammen ist. Dann hat sie einen Anruf von ihr gekriegt. Also deine Frau hat von der türkischen Mädchen einen Anruf bekommen? Genau. Egal, müssen wir jetzt auch gar nicht so genau im Detail erklären. Fakt ist, dass deine Frau weiß, dass da eine andere Frau eine Freundin ist. Ja, aber jetzt ist es halt nicht mehr wieder. Und das ist so eine Geschichte, ich lüge sie an. Ich sage, ich bin nicht mehr mit dir zusammen. Ich genauso, ich lüge sie. Ich bin nicht mehr mit dir zusammen. Ach so. Beide denken, ich bin nicht mit denen zusammen. Ach, ich verstehe. Also beide denken, die andere Frau ist weg. Ja, genau. Beide denken, ich habe mit sie Schluss gemacht. Ich verstehe. Also das heißt, du lebst ja eine riesen Lüge. Du musst ja ständig hin und her zwitschen. Ich komme damit nicht mehr klar. Das glaube ich. Ich komme damit nicht klar. Ich fühle Selbstmord dagegen manchmal, aber ich denke an meine Kinder. Ich sag nochmal, die Freundin denkt, du hast dich von der Frau getrennt. Meine Freundin denkt, ich habe mich von ihr getrennt. Genau. Aber ich lebe nur zu Hause und schlafe bei meinen Kindern im Kinderzimmer. Ah ja. Und die Frau denkt, die Freundin, die hast du jetzt, du hast dich von der Freundin getrennt. Genau, weil meine Frau gesagt hat, entweder sie oder die Kinder, ich gehe. Mhm. Und da habe ich mich für, hat gesagt, okay, ich entscheide mich für euch, ich verlasse sie. Mhm. Diese Lügenkonstruktion, wie lange läuft die jetzt schon? Oh, seit 2 Jahren. Das läuft seit 2 Jahren. Nach zwei, also erstes 2 Jahren lief alles optimal, perfekt. Keiner wusste von keinem. Naja, perfekt ist das auch nicht. Ja, perfekt ist das nicht, aber ja, perfekt ist auch nicht. Ich liebe sie halt. Und wenn ich aber meine Frau ansehe, ich denke mir einfach, wie kann ich so einem Menschen das antun? Aber mein Herz sagt, nein, ich liebe so diese Frau. Wen liebst du denn mehr? Die türkische Freundin oder deine Ehefrau? Ich liebe die türkische. Das sagst du so klar? Klar, ich liebe sie über alles. Ich versuche manchmal von ihr zu trennen. Ich denke mir immer so manchmal meine Kinder, meine Frau, meine Ehe. Dann appelliere ich erstmal Ehrem an dein Ehrgefühl. Das, was du da gerade machst, ist absolut nicht in Ordnung. Weil du beide Frauen, auch die Frau, die du so liebst, nach Strich und Faden belügst. Das stimmt. Und auch du bist ein Mensch, der selbst nicht belogen werden möchte. Der in ernsten Angelegenheiten sehr, sehr, sehr gekränkt und sauer wäre, wenn er mitbekäme, dass er angelogen wird. Ja. Kann ich eigentlich nur an dich appellieren, dass du dein Leben aufräumst und zu der Frau gehst, die du am meisten und am aufrichtigsten liebst. Trotz aller Probleme, die da entstehen, ich glaube, dass das sehr schwierig ist, du bist da sehr verstrickt drin, aber trotzdem, das musst du machen. Aber ich denke so, meine Familie ist sehr religiös und sehr streng. Mhm. Bei uns in der Familie gab es nie eine Scheidung. Mhm. Noch nie. Und wenn meine Eltern wissen das auch, dass ich eine Freundin habe. Aha. Das tolerieren die? Meine Eltern sagen nein. Meine Eltern sagen, pass mal auf, du kamst damals an mit einer Deutsche. Ja. Wir haben die akzeptiert. Wir haben das gesagt, okay, weil du unser Sohn bist, weil wir dich lieben. Mhm. Haben wir gesagt, ist okay, wir machen das. Jetzt hast du 2 Kinder und eine Familie. Mhm. Und jetzt so. Und jetzt kommst du miteinander. Mhm. Ist der Vater böse. Ich kann denen auch nicht erklären, pass mal auf, das war damals so und so. Ich habe als Ich kann dir nicht das erklären. Andererseits, Ehren, okay, das kannst du nicht erklären, ist vielleicht auch eine andere Generation und dein Vater wird anders da funktionieren als du. Aber du bist du und du bist 30 Jahre alt. Und das oberste Prinzip eines jeden ordentlichen Menschen sollte sein, dass er sich ehrlich verhält. Das sagt jede Religion. Ob das ein Moslem ist oder ein Christ ist. Das stimmt, aber so, ich komme damit. Und dann musst du auch ein Kerl sein, und auch zu dir und deinen Gefühlen stehen, auch wenn das mit großen Konflikten verbunden sein wird mit deiner Familie. Ich weiß, ich habe das mal versucht so durchzuziehen, wo das damals rauskam, dass ich mit dir zusammen bin. Hm. Meine Frau kam zu mir und sagt, was soll das? Und hat es geschrien und so. Und sie hat wieder angerufen, meine Freundin war am Telefon. Mit ihr waren wir wieder am Telefonieren, ne? Hm. Und dann habe ich meine Frau gesagt, weißt du was, ich liebe dich nicht, ich liebe sie, ich möchte mit dir zusammen sein. Und dann habe ich gemerkt, dass sie vor meine Kinder Theater macht, meine Frau. Ich habe ein sehr schlechtes Kind gehabt und wenn ich sehe, dass meine Kinder leiden, ich kann tagelang nicht schlafen mit meinen Kindern. Mhm. Ich möchte auch nicht meine Kinder sich kaputt machen, das meine ich damit. Mhm. Aber ich sage Angst, dir, dass es auch für die Kinder nicht gut ist, wenn sie einen unglücklichen Vater an der Seite haben, denn das merken sie, dass du da in einer großen Spannung lebst und nicht herzlich mit deiner Frau umgehst. Und irgendwann werden deine Kinder erwachsen sein und werden sie auch sagen, was hast du damals uns alle angelogen? Verstehst du? Ja. Also ich sag's nochmal, du musst... Die Hoffnung ist einfach bei mir immer, vielleicht wird irgendwann diese Gefühle wechseln gegen diese Türken. Wenn ich keine Gefühle gegenüber habe, würde ich meine Familie entscheiden. Ja, ich liebe meine Kinder. Aber das geht ja schon so lange und du hast zu mir gerade ganz ehrlich schnell gesagt, ich liebe diese Frau am meisten, die türkische Frau. Dann sage ich, dann musst du zu der türkischen Frau gehen. Ich appelliere noch einmal an dein Ehrgefühl, dass du dich ehrlich dem Menschen gegenüber verhältst, somit auch einer Frau gegenüber. Oder den Frauen, den beiden Frauen gegenüber. Auch wenn das für die deutsche Frau dann ein Drama ist, aber das passiert auch tausendfach in der Welt, dann muss sie da halt auch durch. Denn die wird doch auch längst mitkriegen, dass mit dir irgendwas nicht in Ordnung ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Die kennt dich. Ich weiß. Ja. Ich weiß, was du damit meinst. Aber ich meine einfach, ich sag manchmal, okay, ich sag das, ich gehe nach Hause und sage, ich nehme wir gehen was trinken, meine Frau. Meine Frau. Ich sag zu ihr, pass mal auf, ich komme einfach damit nicht klar. Du bist unglücklich, ich bin unglücklich. Mhm. Ira, das können wir jetzt, hier nicht lösen. Ich würde mich auch wiederholen. Ja. Ich habe dir meinen Standpunkt ganz klar gesagt. Da musst du jetzt sehen, du wolltest ja auch nur eine Meinung mal hören. Da musst du ja eh für dich entscheiden, was du machen wirst. Was ich dir noch anbieten kann, ist noch ein Gespräch mit meiner Psychologin. Vielleicht ist es ja, das wäre gut, das braucht dich, glaube ich. Das mache ich gerne. Dann legst du bitte auf und dann wirst du gleich von Sabine zurückgerufen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Karl-Heinz ist hier. Karl-Heinz ist 54. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Karl-Heinz. Komm her. Um was geht's? Ich rufe an wegen Japan und die Folgen. Ja. Und, oh, du klingst aber ganz anders am Telefon. Ja. Und zwar, was die Folgenden auch sind, nicht nur für Japan, so wie die Diskussion jetzt auch hier in Deutschland läuft. Mhm. Und dass jetzt die im November beschlossene Atomwerke-Verlängerung jetzt auf einmal wieder gestrichen werden soll. Ja. Das wird ja gewaltiges Chaos geben hinsichtlich der Stromerzeugung. Das glaube ich nicht so. Ich glaube, wenn die jetzt vom Netz genommen werden sollen, das ist ja heute entschieden worden, 7 Reaktoren, werden wir noch immer genügend Strom in Deutschland haben. Ja, wir sind ja Exportland sozusagen mit Strom noch. Genau. Aber es ist ja auch so, es muss ja auch, ich sag mal, wieder irgendwie alternative Energien oder so geben. Mhm. Und ansonsten wird auch der Strompreis gewaltig steigen. Ne? Was ist denn deine Meinung? Bist du für Atomkraft oder gegen? Ich bin dafür, aber das Risiko ist zu hoch. Also bist du dagegen mittlerweile, oder wie? Ja, würde ich sagen. Ne? Hast du deine Meinung jetzt ein bisschen verändert durch die Vorkommnisse in Japan? Ja, also es ist ja auch, ich sag mal, alles so ein bisschen eine politische Sache. Mhm. Und wenn man das dann so hört von Japan, ich meine, es war ja Erdbeben bekannt und so und die Sicherheiten sind ja dementsprechend auch auf gewisse Risiken für die Werke aufgebaut worden. Nur ein so starkes Erdbeben haben die da auch nicht erwartet? Und nein. War es schon passiert? Ja. Und wir haben zwar nicht so diese Erdbebengefahr und so, aber man hat auch ja gehört, dass der eine Reaktor, dass da als anfänglicher Fehler sozusagen die Kühlwasserkontrolle nicht funktioniert hat und so. Und das sind menschliche Fehler und so, und die können hier bei uns genauso gut passieren. Mhm. Und haben wir genau denselben Gau hier. Wie findest du das denn, dass die Regierung, die ja noch vor 3 Tagen oder vor einer Woche ganz anders geredet hat, jetzt plötzlich... Ja, das sind nur stehen ja auch Neuwahlen und so an, mhm, und oder Landeswahlen und so. Das ist auch ja alles politisch. Ne? Ich meine, die Sicherheit, die hat sich ja nicht von November bis jetzt auf einmal so verändert oder so. Man kann ja nicht von Hü nach Hot springen, irgendwie, das geht ja nicht. Ja. Und ich verstehe auch nicht so ganz dieses sogenannte Moratorium, was immer das auch heißen mag, dass man dann 3 Monate nochmal neu entscheidet. Warum entscheidet man nicht jetzt? Das kann sie auch gar nicht so entscheiden. Das muss ja über das Parlament oder über den Bundestag entschieden werden und so. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass diese 3 Monate auch einfach so eine Verzögerungstaktik sind, dass ja, nach 3 Monaten dann die Welt vielleicht wieder ein bisschen anders aussieht. Dann haben sich die Reaktoren wieder abgekühlt, so ungefähr. So ungefähr. Ja. Also ich will ja sagen, ich war Zeit meines Lebens ein Atomkraftgegner. Ja. Aber war immer ganz mutlos, muss ich sagen, mich sehr dagegen zu engagieren, weil wir ja umgeben sind von Dutzenden von Atomkraftwerken in Frankreich, in den ehemaligen Ostblockstaaten, in Russland. Und das ist ja nicht nur in Deutschland. Nein, ich habe heute die Zahl gehört, dass weltweit 300 neue gebaut werden sollen und 700 gibt es schon. Also das ist wir können ja in Deutschland ruhig 7 abschalten. Das bringt uns auch nichts, wenn in Tschechien oder wo die Risikofaktoren oder runtergesetzt sind oder russische Werke gebaut worden sind, die nicht diese Standards haben. Ja. Das bringt uns auch nichts. Das sind 300-400 Kilometer, da hängen wir genauso dran. Also, erschütternd. Wir haben Also der einzige Nachbar... Also wir leben praktisch genauso in Tokio, Deutschland ist das Tokio sozusagen. Das vorbildlichste Land ist Österreich, da gibt es keine Atomkraft. Ja. Aber selbst die kleine Schweiz hat Atomkraftwerke, Holland, die Niederlande haben Atomkraftwerke, ja. die Skandinavier außer Norwegen und so weiter. Also rundherum wachsen ständig welche aus dem Boden und die Chinesen und die Russen haben gesagt, dass sie das auch jetzt bedenklich finden und bedauern. Natürlich, das müssen die auch sagen. Aber bauen die Chinesen 40 neue? Sie bauen 40 neue, ganz genau. Ja. Das ist das Ernüchternde an dieser Debatte. Ich finde es natürlich gut, wenn wir keine hätten in Deutschland, aber letztendlich eine Rettung bedeutet das auch nicht. Und das ist ja so, die Konzerne, die lassen sich das ja irgendwoher bezahlen, diese Ausfallzeiten. Ja, genau. In den sieben Kraftwerken. Das sind schon solche. Heute las ich, dass sie 10 Milliarden Gewinn gemacht haben voriges Jahr. Wahnsinn ist das. Ja, das ist nur eine Wirtschaftsfrage. Ist absolut. Die Sicherheit, die wird außen vor gelassen. Ne? Mhm. Okay, Karl-Heinz, deine Äußerung zu der Thematik, das war interessant. Ich bin selber auch Photovoltaikbetreiber und Windkraft und sowas. Also, wie machst du das? Hast du eine Landwirtschaft, oder? Gehabt, ja. Ah ja. Und dann bin ich auf Rente gekommen. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen meine Riester-Vorsorge. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, du hast auf deinem Land, hast du so eine Windmühle stehen? Nein, ich habe auf dem Dach Photovoltaik. Ach so, auf dem Dach. Ach so, ja. Und speist das dann teilweise ins Netz ein und kriegst dafür Geld oder irgendwie sowas? Ja, richtig. Ja, keine schlechte Obwohl, Idee. Das ist ja auch, das ist jetzt, die Atomkraft sind verlängert worden im November. Mhm. Und die Einspeisevergütung für Photovoltaik, für die Alternativen und so, das wird alles runtergesetzt. Ne? Ja, das ist auch so ein Skandal. Ich gehe dann jetzt mal von aus, wenn das jetzt, dass die 7 Stück stillgelegt werden oder noch mehr oder wie auch immer oder weniger, das müssen sie auf Alternative wieder raus, dann müsste das ja wieder erhöht werden. Das müsste eigentlich so sein. Wir haben ja enorme hier noch Reserven für jeden Hausbesitz oder so. Ja. Der seinen eigenen Strom erzeugen kann. Also, da wird noch viel passieren und das wird, je nachdem, wie die Katastrophe sich weiterentwickelt, wird es noch dramatischere Folgen auch für Europa. Je mehr Druck. Ja, natürlich, ja. Ne? Karl-Heinz, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Also, ich wünsche dir und dein Team Dankeschön. Noch viele schöne Stunden und viele gute Sendungen. Ich danke dir sehr herzlich. Du machst wirklich eine tolle Sache da. Dankeschön. Von deiner Sorte dürfte es ruhig ein paar mehr Leute geben. Sehr nett, dass du sagst. Alles Gute, Karl-Heinz. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Ich hasse mich selbst. Möchte gerne mit Leuten reden, die ja so nicht die beste Meinung von und über sich selbst haben, die sich hassen aufgrund einer Charaktereigenschaft, die sich hassen, weil sie etwas verschuldet haben, dass sie vielleicht eine große Schuld mit sich herumtragen. Oder Leute, die sich wirklich körperlich hassen, weil sie sich zu dick fühlen, zu hässlich fühlen, einfach unzufrieden sind mit dem Äußeren. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Könnt ihr sehr gerne morgen schon ab 0 Uhr anrufen oder auch mailen domian@wdr.de. Ich hasse mich selbst, unser Thema morgen. Hier ist der Christian und der ist 20. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christian. Als erstes würde ich mal gerne zu Melina was sagen. Ich hoffe, sie hört noch zu. Ich bin ja selber 20, also auch noch sehr jung. Und freizügige Frauen, also Frauen, die direkt mit ins Bett gehen, nennt man Schlampen. Und die hält man einfach nur für eine Nacht und danach schickt man sie weit. Aber wir wollen nicht sagen, dass Melina eine Schlampe ist. Nein. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Nein. Ich wollte einfach nur sagen, dass sie sich das auf jeden Fall mal überdenken sollen, weil Freizügigkeit hat nicht sehr viel mit Sex zu tun. Sehr gut. Sehr kluger Einstieg. Und ja, mein Problem ist einfach, ich werde Vater. Oh. Oder aber auch nicht. In den jungen Jahren, mit 20. Ja, in den jungen Jahren. Ja, okay, das ist jetzt nicht mein Problem. Mein Problem ist einfach, dass ich mit meiner Freundin eine Beziehungspause hatte. Eine was? Eine Beziehungspause. Pause. Mhm. Wie lange wart ihr vorher zusammen? Fast 3,5 Jahre. Ja. Und dann waren es, also das war eigentlich keine richtige Beziehungspause. Sie hat mich für einen anderen verlassen. Mhm. Aber das war nach 4 Tagen beendet, weil ich mich dann halt auch sehr ins Zeug geschmissen habe und um sie gekämpft habe. Ja. Nur das Problem ist, daraus ist jetzt ein Kind entstanden. In diesen 4 Tagen? In diesen 4 Tagen. Das Problem ist einfach, ich habe eine Trefferquote von 30%. Das haben wir mal testen lassen, weil wir, also sie kriegt von Latex immer Ausschlag Und die Pille verträgt sie nicht, weil sie einen Faktor 5 Leiden hat. Mhm. Ein Faktor 5 Leiden? Was heißt das? Sie hat zu dickes Blut und sie verträgt die Gelbhormone nicht. Mhm. Und auf dem Markt gibt es nur eine Art von Pille, die sie nehmen kann. Und die hat sie dann auch irgendwann nicht mehr vertragen. Ach du je, das ist aber kompliziert dann bei euch. Ja, und wir haben uns halt immer gewundert, weil nie was passiert ist. Und dann sind wir halt mal beide zum Test gegangen. Mhm. Ich zum Urologen, durfte dann so ein Düppchen Sperma abgeben. Mhm. Und da ist dann halt rausgekommen, dass ich nur 30% aktive Spermien habe. Mhm. Und von daher bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht biologisch Vater werde. Aber sie hat in diesen wenigen Tagen mit dem anderen Typ ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Ja, das setzt das ja voraus, ne? Ja, klar, wenn die Vermutung besteht, dass... und für eine Zeit kommt das auch so hin, dass es in den 4 Tagen passiert sein könnte. Das kommt sogar sehr, sehr gut hin, weil wir halt... Ich höre schon, du gehst fast davon, 100% davon aus, dass du nicht der Vater bist. Ja, also das wäre für mich eine sehr große Überraschung, auch eine freudige Überraschung, aber ich gehe ganz stark nicht davon aus. So, aber du bist mit ihr zusammen? Jetzt bin ich wieder mit ihr zusammen und sie hatte mir dann auch direkt, also den Schwangerschaftstest hat sie nicht direkt gemacht, das ist schon klar, aber sie hatte mir halt direkt gebeichtet, dass da was war und dass das auch ohne Kondom war. Und sie will das Kind haben? Ja, also sie hatte dich auch mal angerufen, weil sie damals schwanger war und von der Vergewaltigung und hat das dann halt abgetrieben, weil sie sagte, nee, das kann ich nicht. Die Abtreibung war allerdings nicht gerade das Beste für sie. Also sie hat eine Vergewaltigung schon erlebt in ihrem Leben und ist davon schwanger geworden? Ja. Das ist dann auch schon eine schwere Biografie, die sie dann mit sich trägt. Wie, ist sie auch so alt wie du? Ja. 20 Jahre. Die Härte ist ja, sie wurde noch von meinem Cousin vergewaltigt. Von wem? Von meinem Cousin. Von deinem Cousin? Von meinem Cousin, ja. Sehr nett, sehr nette Familie. Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt gut ein Jahr zurück. Mhm. Also die Abtreibung war für sie ein Schock, ein Horror? Ja, weil sie halt gesagt hat, ich habe mein Kind getötet. Mhm. So dass jetzt feststeht, sie ist schwanger, dass sie das Kind behält. Ja, also sie ist jetzt im 6. Monat, also das Thema ist durch. So, und wie ist das jetzt für dich, dass du wahrscheinlich nicht der Vater bist? Zwiegespalten. Ich meine, ich liebe sie, ich liebe den Kleinen, also ich gehe ja dann auch mit zu Ultraschallbildern, soweit es geht, wenn ich nicht gerade arbeiten bin. Und dann geht mir das Herz auf, also das ist einfach... Ich kann das nicht erklären. Okay, zwiegespalten heißt andererseits. Einerseits, die geht das Herz auf und andererseits? Habe ich halt Angst davor, dass wenn das Hund kriegt ja auch mal ein Körnchen ab, ne? Und wenn ich dann selbst irgendwann mal Vater werde, also richtig biologischer Vater, wir sagen halt Erzeuger, weil sich das dann besser anhört, dass ich das Kind dann anders behandle, beziehungsweise das andere Kind dann vernachlässige oder... Aber machst du dir da nicht vielleicht jetzt schon zu viel Gedanken? Entscheidend ist doch, finde ich, erstmal, was du jetzt für ein Gefühl hast, wenn du sie schwanger siehst, wenn du das Ultraschallbild siehst und das Gefühl, dass du dich offensichtlich auch freust, wenn das Kind geboren wird. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall. So, das will ich mal erstmal festhalten. Das finde ich ein ganz, auch ein ehrenwertes Gefühl von dir. Finde ich auch toll, dass du dann jetzt so zu ihr stehst. Ich meine, ich habe auch dafür sehr viel. Ich bin, seitdem ich 12 war, Kiffer gewesen. Habe das irgendwie mit verschiedenen Problemen kompensiert dann. Und habe das jetzt dann auch deswegen aufgehört. Ich werde Tischler. Und mein Gesellenstück ist für den Kleinen eine kleine Hobelbank mit allem drum und dran, mit Werkzeughalter und alles Mögliche. Hör mal, du bist so nett und du redest schon so nett darüber. Ich sag mal was, eine Prognose. Ja. Ich glaube, einfach so wie ich dich jetzt einschätze, selbst wenn du dann irgendwann auch ein leibliches Kind bekommst, dass du beide Kinder gleichermaßen gerne hast und lieb hast und dass dieser Kleine dir so schnell ans Herz wachsen wird, dass du bald vergessen wirst haben, dass es gar nicht dein leibliches Kind ist. Es ist dann auch egal, du liebst ihn einfach. Ja, aber das ist halt immer, weil ich halt zum Beispiel, wenn wir uns dann streiten, da werde ich dann auch sehr leicht, komme ich unter die Gürtellinie einfach und Was sagst du denn dann? Ja, also sie hält mich, sie wirft mir halt Verantwortungslosigkeit vor, weil ich halt sage, ich halt ab und zu dann mal feiern gehe mit meinem Bruder oder sonst irgendwas und dann auch um 5 Uhr morgens sturzbesoffen nach Hause komme und all solche Scherze. Und ich komme dann halt und dann sage ich immer verantwortungslos, ne, hättest du mal besser da die Beine zugehalten und all solche Scherze. Ich bin dann auch schon, ich kann sehr gut unter die Gürtellinie gehen und das sind dann halt so Themen, da habe ich halt Angst davor, wenn es dann wirklich mal da ist und dann auch mal was mitkriegt, dass ich ihr dann schon wieder sowas reindrücke und das Kind das dann ja auch verletzt oder genauso wie... Ich sag das nochmal, ich finde das ja wirklich sehr erstaunlich, dass du dir das alles jetzt schon mal so durchspielst und auch die Sorgen formulierst und das alles so hinlegst. Das ist für mich fast schon eine Garantie dafür, dass du das schaffen wirst. Lass doch... Nochmal gesagt, jetzt stehst du zu deiner Freundin und du stehst zu der Schwangerschaft. Und du denkst schon, ein Gesellenstück für den Kleinen zu bauen, zu basteln. Ja, ja. Jetzt lass doch mal, was hast du jetzt für eine Alternative? Die Alternative wäre, deine Freundin zu verlassen. Das willst du doch nicht. Das auf keinen Fall. So. Dann habe ich noch das andere Problem, meine Familie. Also jetzt noch nicht immer wirklich meine Mutter. Ja. Eher mein Vater. Mein Vater ist halt... ja, sehr kühl, sag ich mal. Er ist schon immer sehr distanziert gewesen. Ich hatte auch von meinem Vater, also ich habe von meinem Vater eine glückliche Erinnerung. Das war ein Toten-Hosen-Konzert vor 5 oder 6 Jahren, wo wir nach Dortmund mit dem Motorrad hingefahren sind. Ja. Und das war es dann in 20 Jahren. Hast du Angst, dass er schimpft oder dass er dir... Nee, das noch nicht einmal. Ich habe einfach Angst, dass wenn dann ein wirkliches Enkelkind kommt, dass er es dann auf jeden Fall anders behandeln wird, weil er halt, für ihn ist halt die Annika schwanger, die Annika kriegt ein Kind und nicht wir. Mhm. Also Annika ist meine Freundin. Er weiß das schon, dass das nicht von dir ist. Ja, also bei uns ist, also Annika ist auch sehr ehrlich und bei uns werden Probleme auch nicht unter den Tisch gekehrt. Also das sind. Guck mal, Christian, dann musst du mit ihm vom Mann zu Mann sprechen, dass er das Kind genauso behandeln muss, als wäre es von dir. Ja, das habe ich ja schon versucht und ich meine Mutter versucht es halt auch. Meine Mutter ist mittlerweile, sie sagt, ich werde Oma. Nur mein Vater sagt dann halt, also wir gucken immer zusammen Fußball mit den ganzen Nachbarn. Also bei mir in der Familie, bei mir im Haus ist alles sehr familiär. Wir sind 18 Parteien, wovon ich meine 10 Parteien, wenn ich jetzt nicht lüge, alles Verwandtschaft ist oder näherer Bekanntenkreis. Mhm. Und dann sitzen wir halt unten in unserem Partykeller, gucken Fußball und... ja, dann hat halt der beste Freund meines Vaters ihn angesprochen, ich habe gehört, du wirst Opa. Und er dann halt, nur weiß ich halt noch gar nicht. Und das verletzt mich dann halt. Weil kann ich verstehen. Du weißt, damit musst du so leben, dass du in der ersten Zeit wahrscheinlich auch mal vielleicht den einen oder anderen blöden Spruch mitkriegst von außen. Entscheidend, ich sag's nochmal, entscheidend ist deine Haltung. Und deine Haltung finde ich gut. Und lass alles auf dich zukommen. Guck nicht zu weit in die Zukunft, sondern guck lieber so, was passiert in den nächsten Monaten, im nächsten Halbjahr, steh zu deiner Freundin. Ich glaube, dass sich die Dinge dann gut regeln. Das ist ja das Problem. Ich bin halt jetzt kurz vor der Gesellenprüfung, wie gesagt, und ich will halt meine Zukunft abgesichert haben, weil ich will, dass das Kind in geordneten Verhältnissen groß wird, nicht gerade von Hartz IV leben muss und gucke halt immer sehr weit in die Zukunft. Das ist mein Problem, dass ich ist in gewisser Weise auch okay. Aber in diesem Fall darf man sich auch nicht zu sehr den Kopf machen. Ja, das sagt meine Mutter auch immer. Nur das ist. Da musst du dich ein bisschen zuzwingen. Du bist ein guter Typ und du wirst das, bin ich ganz sicher, gut schaukeln. Und wenn das Kind erstmal da ist, wird auch dem Papa das Herz aufgehen und der Mama auch, wenn der Kleine da ist. So, jetzt werde ich aber trotzdem noch einen Vorschlag machen. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen, das heißt meine Psychologin. Ja. Und wir geben dir mal eine Beratungsstelle an die Hand. Ja. Wenn die Zweifel dich so weiter doch noch malträtieren, dann wäre es ganz gut, kann nicht schaden, wenn ihr beiden dann nochmal zu dieser Beratungsstelle gehen könntet, dass ihr in Anwesenheit eines Fachmanns das nochmal durchdiskutiert in aller Ruhe. Durchdiskutiert habe ich das von meiner Freundin schon. Ja, okay, aber dann kriegst du nochmal einen anderen professionellen Eindruck vielleicht. Ich merke ja, dass du da doch noch viele Bedenken hast, aber ich bin sowas von optimistisch, dass das gut läuft. Ja. Da haben wir ja gar keine Sorgen. Christa, aber wir rufen dich gerne jetzt nochmal an und dann wird die Sabine sich bei dir melden. Okay, ich bedanke mich. So, schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und Wolfgang hat sie gewählt. 73, guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, Wolfgang, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Ich habe überhaupt kein Problem. Ach, guck an, das ist doch schön. Ja. Plauder mal einfach ein bisschen. Ich habe dich angerufen, weil in der Anfangssendung mit den dicken Beinen da was war. Diana, genau, von der Mama richtig. Hat er erzählt. Und ja. Ich habe jahrelang in der Südsee gelebt, ja. Und da war das eine Volkskrankheit. Ja. Und die nannte man Elefantitis. Genau, so hat es die Jana vorhin auch gesagt, ja. Ja, und das habe ich nicht mitbekommen, dass sie das schon gesagt hat. Ja. Ja. Ach, das wolltest du uns nur sagen, dass man die so nennt, die Krankheit. Das wollte ich euch sagen, ja. Das wissen wir. Aber ja. Du hast jetzt mir was Interessantes gesagt. Du hast früher in der Südsee gelebt. Ja, 6 Jahre. Was hast du denn da gemacht? Gekocht. Wie verrückt. In der Südsee gekocht. Wie hat es sich denn dahin verschlagen? Ja, ich hatte ein wunderschönes Café in Delmenhorst, ja. Hier. In einem ehemaligen Wasserturm. Und dann bin ich nach Hause gekommen und da bin ich überfallen worden. Bin zusammengeschlagen worden, Milz verloren, Armbruch und alles. Dann hatte ich eigentlich, dann hatte ich vorher schon ein paar Tiefschläge. Und da habe ich mir den Mut genommen, in die Südsee zu gehen. Ach, das ist ja verrückt. Wie alt warst du da? Da war ich 43. 43? Aber ja. Wie kommt man da gerade auf die Südsee? Das ist ja nun ganz woanders. Oh, das kann ich dir sagen. Das ist einfach. Deutschland hat mit Tonga einen 100-jährigen Freundschaftsvertrag. Ja. 100 Jahre durch das Kaiserreich damals abgeschlossen. Gehörte uns mal, ne, Tonga? Nein. Gehörte uns nie. Ah. War nie Kolonie. Ach so, war nie Kolonie. Ach so. Tonga war nie Kolonie. Aber Freundschaft. Immer eigenständig, aber wir haben auf Wawau, der schönsten Insel, haben wir Kohlehäfen gehabt. Ah, verstehe. Und da hat die deutsche Marine hat da Kohle gestaffelt. Okay, um überhaupt auf diese Idee zu kommen, warst du denn vorher da schon mal in Urlaub gewesen? Nie. Nie? Und dann bin ich in Urlaub dahin geflogen mit meiner damaligen deutschen Frau. Ja. Wir waren verheiratet, ja. Ja. Und im Deadline Hotel, das ist das Regierungshotel, und da kamen wir ins Gespräch mit Management und. Ich sprach damals kein Wort Englisch. Mittlerweile ist es okay, ja. Und haben uns so verständigt, da wurde mir das Angebot gemacht, da als Exekutivchef zu arbeiten. Das heißt, Exekutivchef bildet den Küchenchef aus in deutsch-französischer Küche. In dem Hotel da? In dem Hotel. Und in dem Hotel hast du dann auch gekocht? Und da bin ich zurück nach Deutschland, zurück, alles aufgelöst und dann bin ich da. Ja, und daraus sind 6 Jahre geworden. Und hast die ganze Zeit in dem Hotel gekocht? Nein. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe ein eigenes Restaurant gehabt, das Tivio-Restaurant. Das war das Top-Restaurant, ja. Die Nummer 1, ja, zur damaliger Zeit. Aha. Der Kronprinz, der heutige König, der alte Taufer Tupetoa Hau ist ja verstorben. Und da ja. Kam der König oder Kronprinz auch zu dir zum Essen? Jede Woche, 2-3 Mal. Ach. Jede Woche. Was für eine Ehre. Der das König von Tonga. Der König von Tonga. Wunderbar. Sag mal, das klingt so wie ein bisschen so nach Paradies. Warum bist das du nicht... Das ist märchenhaft. Märchenhaft, genau, ja. Das ist märchenhaft. Warum bist richtig. Du nicht da geblieben? Ja, warum? Ich habe ein eigenes Boot gehabt. Wir sind auf die Inseln raus und wunderschön. Ja, aber die Töchter anderer Mütter sind auch schön. Das heißt, was heißt das? Das heißt, dass ich fremdgegangen bin und meine Frau ist weg. Ah. Ja gut, aber dann hättest du ja da bleiben können. Ja, habe ich ja auch gemacht eine Zeit lang, aber dann bist du beklaut worden und gemacht worden. Ah. Dann haben sie die ganze Familie in Betrieb mit reingebracht. Ich hatte überhaupt keinen Überblick mehr und dann bin ich weg nach Fidschi, auf die Fidschi-Inseln, noch 2,5 Jahre. Bist ja richtig Abenteurer. Ja, Stranger. Bist du da mit großen finanziellen Verlusten weggegangen? Ja, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Nee, ich habe immer gut verdient. Und bin dann nach Australien. Ja, und dann, als du wieder in Deutschland warst, hast du nochmal hier ein Geschäft aufgemacht oder eine Kneipe, ein Restaurant? Nein, nach meiner Zeit in Australien, ja, ich habe eine wunderschöne Tochter gezeugt auf den Fidschi-Inseln, ja. Die lebt jetzt in Dubai, ist 24. Mensch, ich rede hier mit einem Weltenbürger. Ja. Das ist ja doll. Ja, zu Recht. Jetzt muss ich aber auch bitte leider Schluss machen und mich von dem netten Weltenbürger verabschieden. Aber ich freue mich sehr, dass du durchgekommen bist und wir noch ein paar Worte haben reden können, Wolfgang. Ja, du weißt ja, von wem ich deine Adresse habe? Nee. Von der Sigrid Morgenroth aus Bad Harzburg. Mensch. Meine ältere Schwester, die hört mich ständig. Wolfgang, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Klar. Tschüss. In der Technik, Tobias Fritz, morgen heißt unser Thema. Ich hasse mich.